Bergen war eine berühmte türkische Sängerin, die für ihre tragische Lebensgeschichte und ihre einzigartige Musik bekannt wurde. Ihr bürgerlicher Name war Belgin Saril Mischer und sie wurde 1959 in der Türkei geboren. Sie ist vor allem für ihre Interpretationen von arabesker Musik bekannt, einem Genre, das oft von emotionalen und dramatischen Themen handelt. Bergen erlangte große Popularität in den 80er Jahren. Obwohl ihr Leben von persönlichen Tragödien geprägt war, besonders bekannt ist sie für ihre Songs, die oft von Herzschmerz, Verlust und Sehnsucht handeln. Sie wurde eine Symbolfigur für Frauen, die gegen Unterdrückung und emotionale Misshandlungen kämpften. Ein dramatisches Ereignis in ihrem Leben war der Angriff durch ihren Ehemann, der ihr das Auge zerstörte. Trotz diesem Vorfall setzte sie ihre Karriere fort und wurde zu einer Ikone der arabesken Musikszene. Bergen hatte mehrere Alben und Lieder, die große Erfolge feierten. Ihre tragische Lebensgeschichte und ihre Musik haben sie zu einer Legende gemacht, die sowohl in der Türkei auch international anerkannt wird. Bergen starb im Jahr 1989 im Alter von 30 Jahren an den Folgen von psychischen und physischen Misshandlungen. Heute wird Bergen als eine der größten Sängerinnen der türkischen Musikgeschichte angesehen, deren Einfluss und Vermächtnis auch Jahre nach ihrem Tod weiterleben.